Radio Bremen 2 mit Hartmut Lück am Mikrofon. Michael Gielen zum 70. war das Thema der heutigen Ausgabe der Sendung Viel Lück mit Musik. Zum Abschluss mit dem Finale des Klavierquartetts G-Moll von Johannes Brahms in der Orchesterfassung von Arnold Schönberg. Noch ein Blick auf meine nächste Sendung am kommenden Dienstag zur gewohnten Zeit 19.30 Uhr heißt das Thema Scarlatti-Aspekte. Bis dahin auf Wiederhören. Radio Bremen 2. Zum Hörspielabend bei Radio Bremen heißen wir Sie herzlich willkommen. Unser Thema im Juli: Der helle Wahn, Ausflüge in fremde Gehirne. Hören Sie heute den dritten Teil, die Offenbarung des Daniel Paul Schreber von Martin Burkhardt. Irgendwann im Laufe des Jahres 1894 explodierte der Kopf des Senatspräsidenten Daniel Paul Schreber, worauf er, der Sohn des Schrebergartenschrebers, sich in einer Nervenheilanstalt wiederfand, umgeben von Geisterbildern, Phantomen, flüchtig hingemachten Männern, von denen er gewiss glaubte, dass es sich nur um Attrappen und Luftgespinste handelte. Der Begriff des elektrischen Fernsehens. Seitdem verfolgte mich der Gedanke ständig. Und Sie fanden die Lösung. Erzählen Sie uns doch bitte genau, wie das kam. Es war am heiligen Abend 1883. In Berlin Nordwest. Im Quartier Latin. In meiner Studentin. Philippstraße 13a. Gegenüber der Kirche. Ich saß allein. Vor mir die Petroleumlampe. Ich allein mit meinem Lieblingsgedanken. Da kam mir endlich die Lösung. Mühelos, automatisch. Die Generalidee des Herrschers. Da sah ich ein Bild, mosaikartig in Punkte und Teilen zerlegt. Und eine spiralgelochte rotierende Scheibe. Dabei wurden die Lichtserien in entsprechende elektrische Impulsserien verwandelt und dann im Empfänger wieder mittels einer gleichlaufenden Lochscheibe zu einem Bilde zusammen. Diese Lehnzelle und der Faraday-Effekt. Außer der gewöhnlichen menschlichen Sprache gibt es noch eine Art Nervensprache, deren sich der gesunde Mensch in der Regel nicht bewusst wird. Der Gebrauch dieser Nervensprache hängt unter normalen, weltordnungsmäßigen Verhältnissen natürlich nur von dem Willen desjenigen Menschen ab, um dessen Nerven es sich handelt. Kein Mensch kann an und für sich einen anderen Menschen zwingen, sich der Nervensprache zu bedienen. Bei mir ist nun aber seit der oben erwähnten kritischen Wendung meiner Nervenkrankheit der Fall eingetreten, dass meine Nerven von außen her ins Wahren auf Hirn ohne jeden Unterlass in Bewegung gesetzt werden. Die Fähigkeit, in dieser Weise auf die Nerven eines Menschen einzuwirken, ist vor allen Dingen den göttlichen Strahlen eigen. Darauf beruht es, dass Gott von jeher in der Lage war, einem schlafenden Menschen Träume einzugeben. Ich selbst habe die Einwirkung zunächst als eine vom Professor Fleck sich ausgehende empfunden. Die Erklärung dieses Umstandes kann ich nur darin suchen, dass Professor Fleck sich es in irgendwelcher Weise verstanden hat, sich göttliche Strahlen dienstbar zu machen. Später haben dann außer den Nerven des Professor Fleck sich auch unmittelbare göttliche Strahlen sich mit meinen Nerven in Verbindung gesetzt. Die Art und Weise der Einwirkung hat im Laufe der Jahre immer mehr der Weltordnung und dem natürlichen Rechte des Menschen auf freie Verfügung über den Gebrauch seiner Nerven widersprechende, ich möchte sagen, immer groteskere Formen angenommen. So trat die Einwirkung schon verhältnismäßig früh in der Form des Denkzwangs auf. Ein Ausdruck, den wir die inneren Stimmen selbst genannt haben, der aber anderen Menschen kaum bekannt sein wird, weil die ganze Erscheinung außerhalb aller menschlichen Erfahrung liegt. Das Wesen des Denkzwangs besteht darin, dass der Mensch zu unablässigem Denken genötigt wird. Mit anderen Worten, das natürliche Recht des Menschen, seinen Verstandesnerven von Zeit zu Zeit durch Nichtsdenken die erforderliche Ruhe zu gönnen, wurde mir von Anfang an durch die mit mir verkehrenden Strahlen verschränkt, die fortwährend zu wissen begehrten, woran ich denke. Man stellte also zum Beispiel gerade in diesen Worten die Frage, woran denken Sie jetzt? Und da diese Frage schon an und für sich der komplette Unsinn ist, insofern kann nicht der Mensch ebenso wohl zu gewissen Zeiten nichts, wie auf der anderen Seite tausenderlei auf einmal denken kann, und da also meine Nerven auf diese widersinnige Frage an und für sich nicht reagierten, so war man sehr bald genötigt, zu einem System von Gedankenfälschungen seine Zuflucht zu nehmen, indem man sich zum Beispiel auf obige Frage selbst die Antwort gab. An die Weltordnung sollte derjenige denken. Das heißt, meine Nerven durch Strahlenwirkung nötigte, diejenigen Schwingungen zu machen, die dem Gebrauch dieser Worte entsprechen. Dabei wuchs mit der Zeit die Anzahl der Stellen, von welchen der Nervenanhang ausging. Abgesehen von dem Professor Flexig, dem Einzigen, den ich wenigstens eine Zeit lang noch bestimmt und im Lebenden wusste, in der Hauptsache abgeschiedene Seelen, welche sich in steigendem Maße für mich zu interessieren begann. Ich könnte hier Hunderte, wenn nicht Tausende von Namen nennen. Bei sehr vielen Trägern dieser Namen stand das religiöse Interesse im Vordergrund. Namentlich waren sehr viele Katholiken darunter, die nach dem von mir in bestimmten Richtungen einzuschlagenden Verhalten eine Förderung des Katholizismus, insbesondere eine Katholisierung Sachsens und Leipzigs, erwarteten. Hierher gehörten Pfarrer St. in Leipzig. 14 Leipziger Katholiken, von denen mir nur der eine Name des Generalkonsuls D. genannt worden ist, Jesuitenpater S. in Dresden, das erzbischöfliche Ordinariat in Prag, der Domkapitular Mufang, die Kardinäle Rampolla, Galimberti und Casati, der Papst selbst, der einen eigentümlich sängrigen Strahl führte, endlich zahlreiche Mönche und Nonnen. Bei einer bestimmten Gelegenheit zogen auf einmal 240 Benediktinermönche unter Führung eines Paters, dessen Name ähnlich wie Starkiewicz lautete, als Seelen in meinem Kopf ein, um darin ihren Untergang zu finden. Endlich seien noch genannt verschiedene meiner Verwandten, außer meinem Vater und meinem Bruder, meine Mutter, meine Frau und mein Schwiegervater, mein bereits im Jahre 1864 verstorbener Jugendfreund Ernst K., und ein Prinz, der als kleiner Mann auf meinem Kopfe erschien und darauf sozusagen spazieren ging. Oberamtsrichter G., Geheimrat Dr. Richter, der Papst. Ah, Chinesen. Aber was soll ich machen? Das ist ein Doppelleben, was ich hier habe. Nicht kontrollieren, wie es auch Tiere machen. Da steht die Nächste und drauf. Also es geht nicht unterzeugen von primären oder sekundären Geschlechtsteilen. Der zweite Punkt, der behandelt werden soll, betrifft die der Weltordnung innewohnende Tendenz zur Entmannung. Sie sind sexuell missbraucht. Wenn auf irgendeinem Weltkörper sittliche Fäulnis, wollüstige Ausschweifungen oder vielleicht auch Nervosität die ganze Menschheit derart ergriffen hatten, dass von ihren übermäßig geschwärzten Nerven eine nennenswerte Ergänzung der Vorhöfe des Himmels nicht erwartet werden konnte, oder eine bedrohliche Steigerung der Anziehungskraft auf die Gottesnerven zu befürchten war, da fragt sich doch dann der Mann, so konnte ein Untergang des Menschengeschlechts auf diesem Weltkörper entweder von selbst eintreten oder auch von Gott beschlossen und durch Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter ins Werk gesetzt werden. Frau von Schlichting, würden Sie sich als asozial bezeichnen? Nein, habe ich eigentlich vor, mich so zu betrachten. Ich denke einfach, ich wollte lieben und habe Sex gekriegt. Sex mit einem Vibrator. Ich kann ihn hier nicht machen. So oft wie ich will. Ist Abwaschsport pflegeleicht. Ein einzelner Mensch zurückbehalten. Den die mit mir redenden Stimmen als den ewigen Juden bezeichnen. Der ewige Jude musste entmannt in einen Wein verwandelt werden, um Kinder gebären zu können. Ein schweres Leben, denn die Erhaltung kann ja mit niemandem darüber reden. Des ewigen Juden und seine Versorgung mit den notwendigen Lebensbedürfnissen wurde durch flüchtig hingemachte Männer besorgt. Den Vollzug dieses Entmannungswunders habe ich an meinem eigenen Körper während meines Aufenthaltes zu zwei verschiedenen Malen auf kurze Zeit selbst erlebt. Nicht trinkende Männer und Männer einfach nur entweder Alkoholiker oder... Dass das Wunder nicht zur vollen Entwicklung gelangt, beziehungsweise wieder rückgängig gemacht worden ist, beruhte eben nur darauf, dass nicht nur reine Gottesstrahlen vorhanden waren, sondern außerdem auch noch Strahlen, die von geprüften, unreinen Seelen geführt wurden, durch deren Einwirkung die Durchführung des Verwandlungsprozesses in seiner weltordnungsmäßigen Reinheit verhindert wurde. Zeigen Sie sich auch in der näheren Umgebung Ihres Hauses. Das sind doch nicht asozial. Wenn Männer in der Handlung ja, die wollte jetzt eigentlich mal fragen, also ich meine, ich bin selber bloß. Und da wollte ich bloß Es wurden also zu diesem Zwecke Seelen vorübergehend durch Wunder in Menschengestalt gesetzt, wahrscheinlich nicht bloß auf die Lebensdauer des ewigen Juden selbst, sondern auf mehrere Generationen hinaus, bis die Nachkommenschaft desselben zahlreich genug war, um sich selbst erhalten zu können. Sich selbst wohl in seiner Haut. Das ist die Hauptsache. Heute hat man ja mehr die Schwierigkeit, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt. Dies scheint die weltordnungsmäßige Hauptbestimmung des Instituts der flüchtigen gemachten Männer gewesen zu sein. Eiermänner sind einfach Schweine. Sie betrügen, belügen Frauen, benutzen sie wie ein Gegenstand. Um dich ein bisschen näher kennenzulernen, Tom, bist du wirklich ein Schwein? Dieser der Weltordnung innewohnenden Tendenz, wonach unter gewissen Voraussetzungen die Entmannung eines Menschen vorgesehen ist, muss nun nach meiner Auffassung Professor Flexig irgendwelche Ahnung gehabt haben. Und gehe dann dem Thema Selbstbefriedigung sehr bewusst um. Und dabei waltet nun aber ein fundamentales Missverständnis um, welches sich seitdem wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben hindurchzieht und welches eben darauf beruht, dass Gott nach der Weltordnung den lebenden Menschen eigentlich nicht kannte und nicht zu kennen brauchte, sondern weltordnungsmäßig nur mit Leichen zu verkehren hatte. Die ich faszinierend fand und genau dieser Typ Frau ist meine Auf diese Weise wurde ein gegen mich gerichtetes Komplott fertig. Etwa im März oder April 1894. Welches dahin ging, nach einmal erkannter oder angenommener Unheilbarkeit meiner Nervenkrankheit, mich einem Menschen in der Weise auszuliefern, dass meine Seele demselben überlassen, mein Körper aber in missverständlicher Auffassung der oben bezeichneten, der Weltordnung zugrunde liegenden Tendenz in einen weiblichen Körper verwandelt, als solcher dem betreffenden Menschen zum geschlechtlichen Missbrauch überlassen und dann einfach liegen gelassen, also wohl der Verwesung anhängt. In Visionen war wiederholt davon die Rede gewesen, dass das Werk einer 14.000-jährigen Vergangenheit verloren sei. In der letzten Zeit Zeit meines Aufenthalts in der Fletchischen Anstalt erachtete ich diesen Zeitraum für bereits abgelaufen. Und demzufolge für den einzigen noch übrig gebliebenen weltlichen Menschen. Die wenigen menschlichen Gestalten, die ich außer mir noch sah, den Professor Flexig selbst, einige Wärter und sehr wenige vereinzelte Patienten von mehr oder weniger abenteuerlicher Erscheinung, nur für hingewunderte, flüchtig hingemachte Männer. Ich erwog Möglichkeiten wie die, dass die ganze sächsische Anstalt oder vielleicht die Stadt Leipzig mit ihr aus der Erde ausgehoben und nach irgendeinem anderen Weltkörper versetzt worden sei. Den Sternenhimmel betrachtete ich als ganz oder wenigstens in der Hauptsache erloschen. Das Fenster meines Schlafzimmers war in der Nacht mit einem schwarzen hölzernen Laden verschlossen, sodass mir der Anblick des nächtlichen Himmels entzogen wurde. Am Tage sah ich über die Mauern des Anstaltgartens hinaus nur wenige der unmittelbar anstoßenden Gebäude. In der Richtung des bayerischen Bahnhofs sah ich über die Mauern der Anstalt hinweg nur einen schmalen Streifen Landes, der mir einen durchaus fremdartigen, von der eigentlichen Beschaffenheit in der unbekannten Gegend völlig abweichenden Eindruck machte. Man sprach zuweilen von einer heiligen Landschaft. Gasflammen machte mich in der Annahme einer völligen Isolierung der Flexischen Anstalt wieder irre, da ich danach doch irgendeinen Zusammenhang mit der Stadt Leipzig annehmen musste, wenn ich nicht gerade an die Möglichkeit eines für die Anstalt eigens errichteten Gasometers denken wollte. Sie auf damit. In der Gestalt gewunderter Vögel. Sehen Sie. Wunderbar. Ganz unzweifelhaft. Dass alle Lebensäußerungen von Menschen in meiner Nähe, namentlich deren Sprache, auf Wunder, Strahleneinwirkung zurückzuführen sind, tritt aber für mich auch in dem Inhalte des Gesprochenen deutlich zutage. Gleichklang braucht, wie gesagt, kein Vollständiger zu sein. Es genügt, da der Sinn der Worte eben von den Vögeln nicht begriffen wird, dass ähnlich klingende Laute von ihnen vernommen. Ich kenne die einzelnen hierher gehörigen Nerven genau nach der Klangfarbe ihrer mir seit Jahren vertraut gewordenen Stimme. Haben Sie nicht das geringste Verständnis? Welches auf diese Weise Tag für Tag auf meinen Körper gehäuft wird, mich schließlich erdrücken, das heißt, mich töten oder mir den Verstand zerstören zu können. Als eines Tages am frühen Morgen drei Wärter mit einem Handkoffer, in welchem meine wenigen Effekten verpackt waren, in meiner Zelle erschienen und mir ankündigten, dass ich mich zur Abreise aus der Anstalt fertig machen sollte. Ja. Das Ziel der Reise erschien mir gleichgültig. Außerdem damals noch existierenden geprüften Seelen gewisse Reste der früheren Vorhöfe des Himmels, also selig gewesener Menschenseelen, aufgespart? Ich würde sie gerne. Ich fuhr in Begleitung der drei Wärter in einer Droschke nach dem Dresdner Bahnhof ab. Das heißt, über der überraschenden Rest, der noch von ihnen abzuleiern, die Phrasen vergessen und plötzlich in echter Empfindung eingehen. Wahrscheinlich ist der von mir benutzte Eisenbahnzug der etwa 5:30 Uhr morgens abgehende Personenzug gewesen. Zusammenwerfen ähnlich klingender Worte zu verwirren, hat mir in der sonst kaum erträglichen Öde des Stimmengewäschs oft als eine Art Kurzweil dienen und mir eine allerdings etwas sonderbare Unterhaltung bereiten. Mama, pass auf. Ich wusste also nicht, ob ich nicht etwa auch die Straßen der Stadt Leipzig, durch die ich fuhr, nur für Theaterkulissen halten sollte. Auf dem Dresdner Bahnhof sah ich allerdings eine größere Anzahl von Menschen, die den Eindruck von Eisenbahnpassagieren machten. Schöne Stimme haben Sie. Hören Sie auf damit. Ja? Auf dem Kutschbock des Geschirrs, ich denke immer logisch, hatte der zur Abholung mit erschienene Oberwärter der Anstalt Platz genommen, der, soviel ich mich erinnere, Marx genannt wurde. Ich frage mich. Die Anstalt selbst machte den Eindruck völliger Neuheit. Es schien eben alles erst fertig geworden zu sein. Die Lackfarben auf den Stufen der Treppen waren noch nicht einmal völlig trocken. Ich bewahre ferner Erinnerungen in meinem Gedächtnisse, deren Eindruck ich nur im Allgemeinen dahin bezeichnen kann, dass es mir so ist, als ob ich selbst eine Zeit lang noch in einer zweiten, geistig minderwertigen Gestalt vorhanden gewesen sei. In der zweiten, minderwertigen Gestalt, von der ich selbst den Bewusstseinseindruck bewahre, nur im Besitz geringerer Verstandeskräfte gewesen zu sein, wurde mir gesagt, es sei schon ein anderer Daniel Paul Schreber vorhanden gewesen, der geistig sehr viel veranlagter gewesen sei als ich. Da in dem mir sehr genau bekannten Stammbaum meiner Familie niemals ein anderer Daniel Paul Schreber vor mir existiert hat, so glaube ich diesen anderen Daniel Paul Schreber nur auf mich selbst als im Vollbesitz meiner Nerven befindlich beziehen zu dürfen. In der zweiten, minderwertigen Gestalt muss ich dann an irgendeinem Tage, wenn ich den Ausdruck brauchen darf, sanft verschieden sein. Ich habe die Erinnerung, dass ich in einem Zimmer im Bette lag und dabei das deutliche Bewusstsein eines allmählichen Auslöschens meiner Seele hatte. Ein Zustand, der übrigens abgesehen von wehmütigen Erinnerungen an meine Frau durchaus den Charakter eines schmerzlosen, friedlichen Hinüberschlummerns hatte. Auf der anderen Seite gab es eine Zeit, wo die mit mir in Nervenanhang stehenden Seelen von einer Mehrheit von Köpfen, das heißt mehreren Individualitäten in demselben Schädel redeten und gleichsam erschreckt zurückfuhren. Um Himmels Willen, das ist ja ein Mensch mit mehreren Köpfen. Ich bin mir wohl bewusst, wie fantastisch alles Derartige für andere Menschen klingen muss. Ich gehe demnach auch nicht so weit zu behaupten, dass alles darüber Erzählte objektive Wirklichkeit gewesen ist. Ich referiere nur, drücke als Erinnerungen noch in meinem Gedächtnis haften. Thank you. schaffen, dass ich damals und nur damals Gottes Allmacht in ihrer vollständigen Reinheit gesehen habe. Das glanzvolle Bild seiner Strahlen wurde, während ich im Bette lag, aber nicht schlafend, sondern in wachem Zustande meinem geistigen Auge sichtbar. Das heißt, spiegelte sich auf meinem inneren Nervensystem. Gleichzeitig vernahm ich seine Sprache. Diese war aber nicht wie sonst bei dem Gerede der Stimmen vor und nach jener Zeit ausnahmslos der Fall gewesen ist, ein leises Geflüster, sondern ertönte gleichsam unmittelbar vor den Fenstern meines Schlafzimmers in mächtigem Bass. Der Eindruck war ein gewaltiger. Auch was man sprach, klang keineswegs freundlich. Alle schien darauf berechnet, mir Furcht und Schrecken einzuflößen. Und das Wort Luder, ein der Grundsprache ganz geläufiger Ausdruck, wenn es sich darum handelte, einen von Gott zu vernichtenden Menschen die göttliche Macht und den göttlichen Zorn empfinden zu lassen, wurde oft gehört. Allein alles, was man sprach, war echt. Keine auswendig gelernten Phrasen wie später, sondern der unmittelbare Ausdruck der wirklichen Empfindung. Seit den ersten Anfängen meiner Verbindung mit Gott bis auf den heutigen Tag ist mein Körper unausgesetzter Gegenstand göttlicher Wunder gewesen. Ich kann sagen, dass kaum ein einziges Glied oder Organ meines Körpers vorhanden ist, das nicht vorübergehend durch Wunder geschädigt worden wäre. Keine einzige Muskel, an der nicht durch Wunder herumgezerrt würde, um sie je nach der Verschiedenheit des damit verfolgten Zwecks entweder in Bewegung zu setzen oder zu lähmen. Noch bis auf den heutigen Tag sind Wunder, die ich allstündlich erlebe, zum Teil von solcher Beschaffenheit, dass sie jeden anderen Menschen in tödliche Schrecken versetzen müssen. Nur durch jahrelange Gewöhnung bin ich dahin gelangt, das meiste von dem, was jetzt noch geschieht, als Kleinigkeiten zu übersehen. An und für sich muss natürlich der ganze Zustand, wonach die Strahlen im Wesentlichen nur dazu dienen, einem einzigen Menschen an seinem Körper Schaden zuzufügen oder demselben in Betreff der Gegenstände, mit denen er sich beschäftigt, irgendwelchen Schabernack zu spielen, als ein Weltordnungswidriger angesehen werden. Denn Strahlen haben die Aufgabe, etwas zu schaffen, nicht bloß zu zerstören oder kindische Spiele zu treiben. Daher verfehlen auch sämtliche Wunder, die gegen mich gerichtet worden sind, auf die Dauer ihren Zweck. Was unreine Strahlen zerstört oder geschädigt haben, müssen spätere reine Strahlen immer wieder aufbauen oder heilen. Am meisten erinnerten noch an weltordnungsmäßige Verhältnisse diejenigen Wunder, die in irgendwelcher Beziehung zu einer an meinem Körper auszuführenden Entmannung zu stehen schienen. Hierzu gehörten namentlich allerhand Veränderungen an meinem Geschlechtsteile, vereinzelte Male, namentlich im Bett, als starke Andeutungen einer wirklichen Einziehung des männlichen Gliedes, häufig aber, wenn vorwiegend unreine Strahlen beteiligt waren, als ein fast dem vollständigen Zerlaufen sich näherndes, weicher werden desselben auftrat. Ferner das Herauswundern einzelner Bart, namentlich Schnurrbarthaare, endlich eine Veränderung der ganzen Statur, wahrscheinlich auf einer Zusammenziehung der Rückenwirbel und vielleicht auch der Knochensubstanz der Schenkel beruht. Das letztere, von dem niederen Gotte Ahriman ausgehende Wunder, wurde von diesem regelmäßig mit den dasselbe ankündigenden Worten, ob ich sie etwas kleiner mache, begleitet. Ich hatte selbst aber den Eindruck, als ob mein Körper um etwa 6 bis 8 Zentimeter kleiner geworden sei, also der weiblichen Körpergröße sich angenähert haben. Sehr mannigfaltig waren die Wunder, denen die inneren Organe der Brust- und Bauchhöhle unterlagen. Am wenigsten weiß ich bezüglich des Herzens zu sagen. Ich habe hier nur die Erinnerung, dass ich einmal, und zwar noch zur Zeit meines Aufenthaltes in der Leipziger Universitätsnervenklinik, ein anderes Herz hatte. Dagegen waren meine Lungen lange Zeit hindurch der Gegenstand heftiger und sehr bedrohlicher Angriffe. Man wunderte mir zu oft wiederholten Malen einen sogenannten Lungenwurm, von welchem ich nicht angeben kann, ob es ein tierähnliches Wesen oder ein seelenartiges Gebilde gewesen ist. Ich kann nur sagen, dass das Auftreten desselben mit einem beißenden Schmerz in den Lungen verbunden war. Meine Lungenflügel waren zeitweise nahezu völlig absorbiert, ob nur durch Tätigkeit des Lungenwurms oder auch durch Wunder anderer Art, vermag ich nicht zu sagen. Außerdem habe ich noch eines den ganzen Unterleib ergreifenden Wunders der sogenannten Unterleibsfäule Erwähnung zu tun. Dieses Wunder ging regelmäßig von der von Weschen Seele in einer ihrer unreinsten Gestalten aus, die deshalb im Gegensatz zu anderen von Weschen Seelenteilen die Bezeichnung Unterleibsfäulen von Weh erhielt. Dieselbe warf mit vollendeter Rücksichtslosigkeit die Unterleibsfäule erzeugenden Fäulnisstoffe in meinen Bauch hinein, sodass ich mehr als einmal bei lebendigem Leibe verfaulen zu müssen glaubte und der Modergeruch in ekelerregendster Weise meinem Munde entströmte. Am bedrohlichsten erschienen mir selbst immer diejenigen Wunder, die sich in irgendwelcher Weise gegen den Verstand richteten. Man versuchte mir daher, das Rückenmark auszupumpen, was durch sogenannte kleine Männer, die man mir in die Füße setzte, geschah. In der Regel waren es je zwei, ein kleiner Flexig und ein kleiner von W, deren Stimmen ich auch in meinen Füßen vernahm. Das Auspumpen hatte den Erfolg, dass mir das Rückenmark namentlich bei den Spaziergängen im Garten, zuweilen in ziemlicher Menge in Form kleiner Wölkchen aus dem Munde entströmte. Namentlich meine Augen. Das Wundern gegen den Kopf und die Kopfnerven geschah in sehr mannigfaltiger Form. Man versuchte mir, die Nerven aus dem Kopf herauszuziehen. Eine Zeit lang sogar, während der Nächte, in den kleinen Männer des im Nebenzimmer schlafenden Emmy mit zur Öffnung und Schließung der Augen Beschäftigten standen über den bedenklichen Verheerungen und zogen von dort aus die Augenlider an feinen, spinnwebartigen Fäden ein Teil der kleinen schwer zu beschreibende Erscheinung oft an meinen Kopf, von der ich nur die Wirkung dahin bezeichnen dass kann, ich bei dieser dass mein gebrochener Ausdruck war, denn es war neben dem engen Kopfzusammenschnürungsmaschine. War nun nicht durch die vielen Strahlenzüge ungefähr in der Mitte eine wahrscheinlich nicht von außen, aber doch von innen sichtbare tiefe Spalte meiner Autofassur, dass das zu beiden Seiten dieser Spalte Schädeldecke durch die zerstörende Wirkung der Strahlen vorübergehend durch zum Andrehen einer Art von Schraubenkurven rein meinen Strahlen Kopf in der Art einer Schraubenpresse zusammen, sodass mein Kopf zeitweise eine nach oben verlängerte, fast birnenförmige Wunde an meinem Kopf verursachte. Zerstörungen zu sehen war, dafür gebrauchter Ausdruck war, wenn mir recht erinnerlich ist, Kopfzusammenschnürungsmaschine wurde wieder zurückgeschraubt, meist aber nur sehr lässig. Vorgänge sehr unangenehm. Der zusammengepresste Zustand immer wird man sich vorstellen können, wenn man bedenkt, dass es Strahlen einer ganzen Welt sind, die an einem einzigen Kopf herumziehen und denselben in der Art etwa, wie es beim Vierteilen geschieht, auseinander zu zerren oder zu zersprengen streben. Ah! Die Anfüllung meines Körpers mit diesen Wollustnerven infolge des unausgesetzten Zuströmens von Strahlen oder Gottesnerven dauert jetzt nun schon über 6 Jahre ohne jegliche Unterbrechung an. Es ist daher nicht zu verwundern, dass mein Körper in einem Grade von Wollustnerven durchsetzt ist, wie derselbe schwerlich von der gleichartigen Erscheinung bei irgendeinem weiblichen Wesen übertroffen wird. Nun will ich mich da rein ergeben, dass ich dumm bin. Dass ich dumm bin. Ich bin dumm. Das äußerliche Hervortreten derselben unterliegt einer regelmäßig wiederkehrenden Periodizität. Je nachdem Gott in größere Entfernung sich zurückgezogen hat oder genötigt ist, wieder näher zu kommen. Zu den Zeiten der Annäherung gewährt meine Brust den Eindruck eines ziemlich voll entwickelten weiblichen Busens. Vergessen Sie nicht, dass alle Darstellung ein Unsinn ist. Diese Erscheinung kann von jedermann, der mich beobachten will, mit eigenen Augen gesehen werden. Ich bin also insoweit in der Lage, sozusagen einen Beweis durch Berufung auf Einnahme des Augenscheins anzutreten. Allerdings würde nicht eine flüchtige Beobachtung in einem gegebenen Augenblicke genügen, sondern der betreffende Beobachter müsste sich die Mühe geben, etwa 10 Minuten oder eine Viertelstunde in meiner Nähe zu verweilen. In diesem Falle würde jedermann das abwechselnde Anschwellen und Abschwellen des Busens bemerken müssen. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Natürlich bleibt an den Armen und in der Herzgrube die männliche Behaarung, bei mir übrigens in mäßigem Grade vorhanden ist. Auch bleiben die Brustwarzen in ihrer dem männlichen Geschlecht entsprechenden geringen Größe. Davon abgesehen aber wage ich kühn zu behaupten, dass jeder, der mich mit entblößtem oberen Teile des Rumpfes vor dem Spiegel stehen sehen würde, den unzweifelhaften Eindruck eines weiblichen Oberkörpers empfangen würde. Nichts? Denkungsgedanke. Ich stehe auch nicht an zu erklären, dass ich bei einem Aufenthalt außerhalb der Anstalt eine entsprechende Beobachtung zwar meinerseits nicht veranlassen, aber doch jedem Fachmann, der hierzu nicht durch bloße Neugier, sondern durch ein wissenschaftliches Interesse sich bewogen fühlen sollte, gestatten würde. Wenn Ähnliches, wie ich ferner behaupte, noch niemals an einem männlichen Körper zu beobachten gewesen ist, so glaube ich damit einen Nachweis geliefert zu haben, der auch bei ernsten Männern die erheblichsten Zweifel anregen muss, ob nicht alles dasjenige, was man bei mir bisher als Sinnestäuschungen und Wahnideen angesehen hat, Wahrheit ist. Thank you. Warum? Ehe dich der rechte Friede liegt, der stille Gottesfriede, der Frieden, den kein Leben gibt und keine Lust hienieden, da tut es Not, dass Gottes Arm dir eine Wunde schlage, dass du musst rufen, Gott erbarm, erbarm dich meiner Tage. Da tut es Not, dass ich ein Schrei aus deiner Seele ringe und dass es dunkel in dir sei, wie vor dem Tag der Dinge. Da tut es Not, dass ganz und schwer der Schmerz dich überwinde, dass sich nicht eine Träne mehr in deiner Seele finde. Und wenn du ausgeweint dich hast, und müde bis zum Was? Dann kommt zu dir ein treuer Gast, der stille Gottesfriede. Will ich mich da rein ergeben, dass ich dumm bin? Wäre vielleicht Gott gut? Ich bin nicht dumm. Sie sind natürlich nicht dumm. Sie müssen sich nur strukturieren. Sie werden die Musik hören. Ich höre was. Wieso lachen Sie? Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Soll ich etwas sagen? Weiterhelfen können. Ist ihnen nicht gut? Zum Glück gibt es noch Zigaretten. Sie brauchen keine Zigaretten. Sie brauchen nur Ruhe. Aber Schweinebraten. Den können Sie haben. Aber Schweinebraten. Den können Sie haben. Dass es dunkel in dir sei, wie vor dem Tag der Dinge. Da tut es Not, dass ganz und schwer der Schmerz dich überwinde. Der Schmerz dich überwinde. Hatte das was mit ihrem früheren Beruf zu tun? Waren Sie Geisterbeschwörerin? Ich höre was. Ja. Spielerei. Menschen. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Versuchsanordnung. Warum nur, warum? Wie gemein. Bleiben Sie ruhig. Hat man Sie vielleicht betrogen? Hat man Sie betrogen? Bleiben Sie ruhig und hören Sie mir zu. Wir versuchen jetzt gemeinsam vorzugehen. Hat man Sie betrogen? Ja oder nein? Drogen über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Ja oder nein? Ja oder nein? Das war die Offenbarung des Daniel Paul Schreber, ein Hörspiel von Martin Burkhardt. Unter der Regie des Autors spielten Jens Wawczeck, Grete Wurm, Hans Zischle, die Sänger waren Viola Roller, Stefan Stoll, Barbara Thun, die flüchtig hingemachten Menschen Artemis Chalkidou, Thomas Dillich, Jörn Knebel, Martin Siegler, Mark Welter. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1996. In der nächsten Woche hören Sie in unserer Juli-Sendereihe Der helle Wahn die Ursendung eines Hörspiels, das Gottfried von Einem inszenierte nach Briefen des Attentäters Johann Dietrich Weiland, geschrieben kurz nach der Jahrhundertwende in der Bremer Nervenheilanstalt Ellen, adressiert an den Kaiser und andere hochgestellte Persönlichkeiten des Reichs und der Hansestadt, nie weitergeleitet an ihre Adressaten, aufgehoben und vergessen in einer Kammer der Klinik und aufgefunden dort im vergangenen Jahr von Achim Tischer. Radio Bremen 2. Uhr die Nachrichten. Brüssel. Die EU-Kommission sieht die geplante Fusion zwischen den amerikanischen Flugzeugherstellern Boeing und McDonnell Douglas weiterhin als nicht genehmigungsfähig an. Ein Sprecher erklärte, Boeing habe bisher nicht den Maßnahmen zugestimmt, mit denen die Bedenken der Kommission ausgeräumt werden könnten. Unklar ist, ob die Gespräche zwischen der Kommission und Boeing weitergehen. Morgen wollen sich die Wettbewerbsexperten aus den EU-Staaten mit der Angelegenheit befassen. Miami Beach. Nach der Ermordung des italienischen Modeschöpfers Gianni Versace in Florida geht die amerikanische Polizei von einem gezielten Anschlag aus. Zugleich vermutet die Polizei, dass der Täter allein gehandelt hat. Sie hat keine Hinweise darauf, dass der Modeschöpfer beraubt werden sollte. Versace war vor seiner Luxusvilla in Miami Beach in Florida von einem Unbekannten mit gezielten Schüssen in den Kopf getötet worden. Als mutmaßlicher Täter wird ein Weißer im Alter von ungefähr 25 Jahren gesucht. Belgrad. Der bisherige Präsident Serbiens, Milošević, ist neues Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Entscheidung hierüber fiel in beiden Kammern des jugoslawischen Parlaments mit großer Mehrheit. Milošević war einziger Kandidat. 5 andere Bewerber waren vom Parlament gestern abgelehnt worden. Als Präsident Jugoslawiens muss Milošević sein Amt als Staatschef Serbiens aufgeben.